Gott und Richter, willst du mich aus dem Gesetze fragen? So kann ich nicht, weil mein Gewissen widerspricht, auf tausend eines sagen. An Seelenkräften, meine Sünd ist schwer und übergroß. Doch weil sie mich von Herzen reuen, wirst du, mein Gott und Halt, durch ein Vergebungswort mich wiederum erwarten.